Erster König Hiram von Tyros schickte Boten zu David und lieferte Zedernholz sowie Handwerker, damit sie ihm einen Palast bauten. Zweiter David erkannte nun, dass Gott seine Herrschaft über Israel bestätigt hatte, weil sein Königreich zum Wohl des Volkes wuchs. Dritter in Jerusalem nahm sich David noch weitere Frauen, sodass er dort noch mehr Söhne und Töchter bekam. Vierter zu den Kindern, die ihm in Jerusalem geboren wurden, gehörten Samua, Sobab, Nathan und Salomo. Fünfter weitere Söhne waren Jipha, Elisua und Elpelet, die ebenfalls dort geboren wurden. Sechster außerdem wurden ihm Noga, Nefik und Japhia in der Stadt geboren. Siebter die Liste seiner Kinder in Jerusalem wird schließlich durch Elisama, Biljada und Eliphelet vervollständigt. Achter als die Philister erfuhren, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, zogen sie aus, um ihn zu bekämpfen. Neunter die Philister drangen in das Land ein und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus, während sie die Gegend plünderten. Zehnter David fragte Gott, soll ich gegen die Philister ziehen, und wirst du sie in meine Gewalt geben? Gott antwortete ihm, zieh hin, denn ich werde sie dir ausliefern. 11. Nachdem David die Philister bei Baal-Perazim besiegt hatte, erklärte er, dass Gott seine Feinde wie eine Wasserflut durchbrochen habe, weshalb man den Ort so nannte. Zwölfter die Philister ließen ihre Götterfiguren auf der Flucht zurück, woraufhin David befahl, diese zu verbrennen. 13. Die Philister kehrten jedoch zurück und breiteten sich erneut in der Ebene aus, um David anzugreifen. 14. Als David Gott erneut befragte, antwortete dieser, greife sie nicht direkt an, sondern umgehe sie, um sie bei den Balsambäumen zu überraschen. 15. Sobald du ein Geräusch wie von Schritten in den Wipfeln der Balsambäume hörst, sollst du angreifen, weil Gott vor dir herzieht. 16. David tat genau das, was Gott ihm befohlen hatte, sodass er das Heer der Philister von Gibeon bis nach Geser besiegte. 17. Davids Ruhm verbreitete sich in allen Ländern, da Gott bewirkte, dass alle Völker großen Respekt vor ihm hatten.